Lektion 15. Besuch einer Hansestadt. Brigitte Lüdecke und Hans Bornheim sind Mitglieder einer Gesellschaft für Kulturgeschichte. Zum diesjährigen Treffen besuchen sie Lübeck. Am besten gibst du mir auf unserem Spaziergang durch die Altstadt eine Kostprobe von deinem Vortrag. Zuerst gehen wir zu Niederegger Marzipan essen. Das habe ich befürchtet. Keine 5 Minuten in der neuen Stadt und schon sind alle meine guten Vorsätze dahin. Die Spezialitäten einer Stadt sind ein Teil ihrer Geschichte, liebe Brigitte. Womit wir beim Thema sind. Lübeck ist doch eine der ältesten Hansestädte, nicht wahr? Ja, nicht nur das. Sie war auch der Sitz der Hanse und somit der größte Umschlagplatz für die Ostsee und alle angrenzenden Länder. Und wann genau war das? Du willst mich wohl prüfen. Na klar. Also gut, Lübeck wurde nach totaler Zerstörung im Jahre 1138, 1159 neu gegründet und war bald danach neben Köln die größte deutsche Stadt. Wie, größer als die heutigen deutschen Städte? Ja, die waren damals fast alle noch nicht einmal gegründet. Es gibt zwar noch ältere Städte in Deutschland, aber durch den Handel wurde Lübeck damals zu einer richtigen Metropole. Schön sind sie ja wirklich, diese alten Häuser mit den Speicherkammern unter den Giebeln. Womit wurde denn entlang der Trave gehandelt? Mit allem, was du dir vorstellen kannst. Weizen, jede Art von Getreide, Fische natürlich, Gewürze, Tee, Wein und Salz, das über die alte Salzstraße aus Lüneburg kam. Die Hanse war also ein Handelsverbund. Genau. Nach und nach kamen immer mehr Städte hinzu, die sich durch das Handelsabkommen gegenseitig den Wohlstand garantierten. Gleichzeitig aber auch ein Abkommen hatten, sich nie gegenseitig anzugreifen und sich in Kriegszeiten zu beschützen. Welche Städte gehörten noch dazu? Hamburg und Bremen natürlich, die sich wie auch Lübeck weiterhin freie Hansestädte nennen. Die Hanse reichte bis nach Nowgorod. Stralsund, Rostock, Stettin, Kolberg und Danzig gehörten auch dazu. Riga und Tallinn natürlich ebenfalls. Und bis wann gab es die Hanse? Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Aber die Glanzzeit war im 14. und 15. Jahrhundert. Die damaligen Lübecker Kaufleute waren so einflussreich, dass die Dänen um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie einen neuen König ernennen wollten. Dann war Lübeck ja weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Oh ja, bis nach Rom und London. Hier, entlang des Ufers, haben also die Schiffe geankert. Und die Waren sind mit Seilen in die Speicher gezogen worden, richtig? Ja, und der Kaufmann saß unten im Kontor, hat alles mitgezählt und vermutlich den Lieferschein unterschrieben und Münzen gezählt. Wenn du dir den Mercedes und die Ampeln wegdenkst, kann man sich das ganz gut vorstellen. Viele Leute sehen Lübeck natürlich auch als die Stadt der Buddenbrooks, nach Thomas Manns berühmten Roman. Sag mal, die Mann-Familie war doch auch eine wohlhabende Lübecker Kaufmannsfamilie. Weiß man eigentlich, ob das seine Familie war, die er in die Buddenbrooks beschrieb? Na, ich würde sagen, mit Abstrichen ja. Der schriftstellerischen Freiheit sind keine Grenzen gesetzt. Er ist doch ganz schön ins Gerede gekommen, weil viele Lübecker Hanseaten sich mächtig auf den Schlips getreten fühlten. Ja klar. In den Charakteren im Roman erkannten sich einige vermeintlich hochangesehene Lübecker wieder und die waren natürlich empört über seine Darstellung. Kritik aus den eigenen Rängen ist immer am schwersten zu verkraften. Vor allem, wenn man so ein stolzer Hanseat ist. Du weißt ja, dass die Leute im hohen Norden oft als stocksteif beschrieben werden. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Die Familie meines Mannes ist doch aus Lüneburg. Na, wie wär's jetzt mit einem Marzipanschwein? Auf jeden Fall. Und eine Tasse Kaffee. Am besten gibst du mir auf unserem Spaziergang durch die Altstadt eine Kostprobe von deinem Vortrag. Zuerst gehen wir zu Niederegger Marzipan essen. Das habe ich befürchtet. Keine 5 Minuten in der neuen Stadt und schon sind alle meine guten Vorsätze dahin. Die Spezialitäten einer Stadt sind ein Teil ihrer Geschichte, liebe Brigitte. Womit wir beim Thema sind.